Die Zeit in 5 Sekunden ist es 12 Uhr. Hier ist FM4 Laboom Deluxe. Die Pünktlichkeit war nie meine Stärke, aber hier bin ich frisch geduscht, frisiert. Heinz Reich am Mikrofon und ich bin nicht allein, sondern es sind ganz viele Leute hier. Das, Ladies and Gentlemen, ist die Techno-Vienna-Crew mit Fans, mit Freundinnen und mit 2 Gast-DJs. Aber der Host des heutigen Abends ist wieder mein alter Homie Christoph Granditz. Servus Christoph. Servus Heinz. Reden wir wieder kärntnerisch oder machen wir das ein bisschen auf Hochdeutsch? Ich rede wie ein gebildeter Mensch und du redest wie der Homie. Machen wir das so, das kommt authentisch rüber. Gut, dann bin ich der Homie. Stell dir mal vor, wen du heute mitgebracht hast. Ich habe heute die Crystal O mitgebracht und Zane, 2 großartige DJs aus meinem Techno-Vienna DJ-Pool. Und wir sind hier jetzt ganz viele Leute. Also es sind jetzt nicht nur 2 Acts da, sondern wir stehen jetzt hier zu 25. mitten im FM4-Studio. Und es ist extrem schade, dass es nur Radio ist und nicht Fernsehen, weil beide, Zane und Crystal O, schauen spektakulär aus, sage ich euch, Leute. Aber dafür haben wir ja die unsozialen Medien auf Instagram. Da gibt's großartige Fotos und Videos von der heutigen Session. Und dann versteht ihr auch, warum ich so beeindruckt bin heute von der optischen Komponente. Ja, es ist schon ein Wahnsinn. Also ich stehe jetzt hier einer Drag-Act-Performance gegenüber. Du schaust fantastisch aus. Erklär mal, wie hast du dich heute gestylt? Also erstmal einen wunderschönen guten Abend und danke fürs Hochdeutschreden. Da verstehe ich auch was. Wie kommt das dazu? Na, schau, ich versuche immer meine inneren Triebe, was die Musik angeht, die Kunst angeht, ein bisschen zu verbinden und dann schauen wir immer, was dabei rauskommt. Wie man so schön sagt, schauen wir mal, was wird. Ja, und heute ist es geworden. Fantastisch. Christoph, kannst du mal kurz beschreiben, was du siehst, wenn du darüber schaust, auf die andere Seite vom DJ-Mischpult? Ja, also ich mache jetzt nicht den Homie, ich mache den Gebildeten, so wie du. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen auf diese Frage, weil wo ich Crystal das allererste Mal gesehen habe auf Instagram, das war eine Demo-Geschichte in Wien während Corona oder danach, da habe ich mir wirklich so gedacht, what the fuck? Also ich war total überfordert mit diesem dunklen, düsteren, harten Metal-Look mit diesem Stil. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Und da war ich dann getriggert, weil ich sage immer, wenn ich mit etwas überfordert bin und nichts damit anfangen kann, was der Bauer nicht frisst, kennt er nicht, ja, dann sollte man näher hinschauen. Und daraus hat sich eine sehr tolle Freundschaft und Kooperation entwickelt, ja. Genau, also dem kann ich nur zustimmen. Ich kann mich erinnern, als du mich zum ersten Mal angeschrieben hast. Ich glaube, das war auf Business-Ebene und dann haben wir uns aber sehr schnell sehr gut verstanden. Und ich muss sagen, in dir habe ich nicht nur einen professionellen Mentor, sondern natürlich auch einen sehr, sehr engen Freund gewonnen und das über die Jahre. Und dafür bin ich natürlich sehr dankbar. Und ohne dich wäre ich jetzt nicht hier. Oh, das ist lieb. Danke. Jetzt sind wir natürlich auch sehr gespannt, Crystal O, was du für einen Sound mitgebracht hast. Ich habe in deiner Bio gelesen, es ist eine wilde Mischung aus Schranz, Techno und Liebe. Herrlich, super. Dann würde ich jetzt sagen, bitte leg los. Crystal O in the Mix. Okay, today boys and girls, we're making good music. What kind of things do you need? Well, the first thing you need is some nice kicking beats. Now, where's the best place to get nice kicking beats? You could go to the supermarket, but the beats they have just aren't very fresh. So where do you go? Well, you should listen to FM4, La Boom Deluxe, for the freshest beats money can't buy. Thank you. We are not responsible for causing any hair damage. Damage. Speaker check. 60 hertz. Check. 100 hertz. Check. 200 hertz. Check. 440 hertz. Check. 600 hertz. Check. 1 kilohertz. Check. 3 kilohertz. Check. 5 kilohertz. Check. 60 hertz. 100 hertz. 200 hertz. 440 hertz. Speaker check. 600 hertz. Check. 1 kilohertz. Check. 3 kilohertz. Check. 1 kHz. Check. Speaker check. Kilohertz. 1 kHz. 1 kHz. 1 kHz. Check. 3 kHz. 3 kHz. 3 kHz. 3 kHz. Check. Speaker check. Cocaine motherfucker. Has become a production center for the country's biggest illegal export and cocaine. We'll be right back.

whipping down the door. Saw the real criminals get exposed behind the clothes. Doors in the suits that make it break the law. Only if I had one more. Time to kick the rhythm and keep a ripping down the door. Saw the real criminals get exposed behind the clothes. Doors in the suits that make it break the law. What's criminal? What's criminal? That's what we fuck, man. Thank you. Ah, yeah, 1, 2, 1, 2. Yeah. This is what I love and can't stop loving. Get wasted at parties from 9 till 7 in the morning. I live for the music, rolling blunts, feeling high, getting loaded, or take some pills and go to La La Land. Spending all my money on dope and extreme high-priced tickets, but in the end it's all worth it. I like to live in my own world. Fuck regular life, fuck a 9-to-5 job. I'm told to enjoy every moment, every hour, every minute. That's what I do on Fridays and Saturdays. Why should I take life so seriously? I just want to do what I like to do. You're far from reality, 'cause I can't stand society. It's my own world, I just wanna hear the music. I think the whole system fucking sucks. Everybody's working their fucking ass off during the week, getting totally fucking stressed out. So what's wrong and what's right? I live for the weekend, I live for hard styles. I live for hard style, baby. Come on, let's go. Das war Crystal O hier live bei uns in the Mix, mitgebracht von der Techno Vienna Crew. Mein Name ist Hans Reich, ich bin hier heute nur der Neben-MC, weil der wirkliche Gastgeber des Abends ist Christoph Granditz. Servus nochmal, Christoph. Servus, Heinz. Das ist so meine Kärntner Vergangenheit quasi. Und mitgebracht hat er Crystal O, die wir jetzt in der Mix gehört haben in der letzten Stunde. Und die nächste. Ladies and gentlemen, at this time, the star of our show. And how about a great big round of applause? Jetzt hier an den Decks, Zane aus der Türkei, oder? Yes, hello everyone. Hey, nice to have you here. Thank you so much for being here and I'm so excited to be here with Techno Vienna and our friends. And I'm more excited to play one of my unreleased tracks and one of my released tracks. So too many excitement here now. How did you get involved with Techno Vienna in the first hand? I was moving here in Vienna more than 1 year ago. I quit my full-time job and everything, and I wanted to continue with my art, my music. And the first thing that I met Techno Vienna and Christoph and all crew, and in time, in 1 year, we have been doing great gigs together, and yeah, I've been improving my music as well. That's the short story of it. One thing that's really outstanding in your biography is that you played a violin. Yes. That's quite rare for techno DJs. Yes, in the beginning I wasn't knowing about if I would play my violin into my electronic music, but in time every piece has matched into my sound of a classical hard techno. Now I'm producing my own tracks, playing my violin live together with electronic strings. Yeah, it's also quite exciting. I have been creating a subgenre now. Yeah. The subgenre is classic techno. It's a classic hard techno. Classical hard techno. Hard techno, but in my way. Why didn't you bring your violin to the radio studio? Because I haven't started to play my violin in my gigs live, just trying to put into my productions now. Maybe next time I would be enjoyed to do this. But are we going to hear one of your techno meets violin tracks in your set? Yes, you will be hearing one of them unreleased, one of them released, and you will be hearing that tonight. We are absolutely excited and looking forward to your set now. So please give us a wild applause for Make some noise. Zane. Did your parents say you could have a party? No. I know, it's just a get together with a couple mates, and then it sort of just got out of hand. La Boom de Luxe. Woo!

on the way. I know yesterday's not today. Tell me something. I guess we're caught up in the haze. I know yesterday's not today. Tell you something. I just get so lost on the way. I know yesterday's not today. Tell me something. I guess we're caught up in the haze.